Aber was mich sehr wohl interessiert und was ich auch ganz richtig fand, ist, dass die Leute, die meinen und die Illusion haben, hier wirklich, sie geben sich ja dann selber die Berufsbezeichnung, ich bin ja Kreativer oder Kreative, ne? Ich bin ein dass solche Leute irgendwie tatsächlich ständig hinter ihren Möglichkeiten bleiben müssen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also seien es irgendwelche Geisteswissenschaftler, die nach ihrem Abschluss dann und nach einer angemessenen Zeit der Arbeitslosigkeit dann in die New Media via Arbeitslosenprogramme und Kurse geprügelt werden oder was auch immer. Was die Leute dann machen, ist total repetitiver Scheiß und bleibt halt tatsächlich immer hinter ihren Möglichkeiten. Und diesen Widerspruch wahrzunehmen, das finde ich komplett richtig, weil wenn Leute tatsächlich irgendwie mal zumindest auf das abzielen würden, auf das, was sie können und gerne machen würden, sind sie wahrscheinlich immer noch nicht draußen, sondern können auch eher durchaus modernisierend sein. Aber immerhin haben sie dann zumindest mal eine Kritik an den stumpfen Tätigkeiten, die hier unter kreativ oder so verkauft werden. Aber dass das irgendwie einfach eher ein Prozess in der Verfallsgeschichte ist, nämlich sozusagen, dass Kunst irgendwann in Design gegangen ist und Design irgendwann halt in repetitive Scan-Tätigkeiten oder was auch immer gegangen ist. Klar, keine Frage, aber da werden wir dann halt tatsächlich vielleicht an den Punkt, den Klaus aus guten Gründen jetzt, also um einfach seinen Vortrag nicht zu sprengen, heute Abend nicht angesprochen hat, nämlich die Herkunft, wo eigentlich irgendwie dieser ganze Mob, der sich dann später Situationistische Internationale nannte, eigentlich herkommt. Das sind Leute, die eigentlich eher aus der Kunstecke gekommen sind und ab einem bestimmten Punkt feststellten, dass also sie verstanden sich eben in der Tradition der Avantgarden, also jener Gruppen, der historischen Avantgarden, also jener Gruppen, die immer noch mal Punkte gefunden hatten auf ihrem Feld, bestimmte bürgerliche Glücksvorstellungen und Schönheitsvorstellungen auf einer formalen Ebene zerstören zu können. Diese Frage sozusagen der Erneuerung der Kunst und gleichzeitig der Abschaffung der Kunst war eigentlich der Punkt, wo eben die Lettristische und die Situationistische Internationale ansetzten und wo sie dann auch ganz klare Ausschlusskriterien dieser Assoziation immer lagen. Die Leute, die drin sind und die plötzlich meinen, naja, man kann doch aber auch noch ein bisschen Kunst machen und man kann doch irgendwie auch kulturrevolutionär irgendwie tätig sein und man kann doch irgendwie vielleicht irgendwie ganz subversiv mal ein Werk gut verkaufen und damit man irgendwie noch viel toller mit irgendwie den geschätzten Genossinnen und Genossen dann das richtige Ding betreiben kann. Und was ist denn schon dabei? Diese Leute sind rausgeflogen. Ne? Diese Leute sind deswegen rausgeflogen, weil sie nicht verstanden hatten, dass sozusagen die beschränkten Tätigkeiten, die ein ganz bestimmter Sektor anbietet, und dieser Sektor, also eben des kreativen Arbeitens, ist mittlerweile ein komplett proletarisierter und auch ein mechanisierter, ein taylorisierter, ein fortisierter, wie du es gerade beschrieben hast, auch, dass sozusagen dies, also irgendwie die Affirmation solcher Tätigkeiten und bestimmte Beziehungen einzugehen, den ganzen Mist reproduziert. Also die witzigerweise haben, also es gibt irgendwie ein ganz großartiges Zitat von Guy Debord, 1979 hat er einen Text geschrieben als die vierte Auflage der Gesellschaft des Spektakels ins Italienische übersetzt wurde. 1979 war eine wichtige Phase in Italien, ne, wo es wirklich um die Frage ging, kann sozusagen die langsam in die Knie gehende Autonomia nochmal Atem holen und kann sie irgendwie weitermachen oder wird jetzt sozusagen die Eskalation der Spannung vom italienischen Staat her zu dem führen, wozu es dann eben historisch auch geführt hat. Also wo es ihm sehr wichtig war, also irgendwie nochmal zu beschreiben, woher kommt eigentlich die Lettristische und Situationistische Internationale, nämlich Leute, die in irgendeiner, wie auch immer, einer ganz bestimmten Ecke der Gesellschaft der getrennten Sektoren angefangen hat, nämlich im Bereich der Kunst, des Filmeproduzierens, wie auch immer, und die an einem bestimmten Punkt sagen,